Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, wie hießen die noch gleich? Vergessene Bands der 80er Jahre. Am Mikrofon ist nach wie vor Thomas Hellmann. Erinnert sich noch an diese Band. The Funboy Three waren in England ziemlich erfolgreich und entstanden aus der Asche der Ska-Band Specials. Mit Funboy Three kam ein wesentlich poppigerer Ansatz zum Tragen, den Sänger Terry Hall hier mit seinen Mitstreitern verfolgte. Die weiblichen Stimmen wurden übrigens von Bananarama übernommen, die bis zu den Spice Girls die erfolgreichste Girlgroup Englands waren. Wir hörten den Song The Telephone Always Rings. Es gibt immer mal wieder seltene Partys, wo DJs zur Freude der älteren Gäste diesen Song ausgaben. Department S, die in den frühen 80ern einen kurzen Einstand auf dem Stiff-Label hatten, mit ihrem Song Going Left Right. Danach sind sie leider wieder schnell in der Versenkung verschwunden. Wirklich sehr schade. Left, right, left, right, left, right, left, right. disco ball. And I saw you leaving the disco zone. And I saw you moving for the disco kill. And I saw you leave the disco on your own. Blue Nile sind eine der schottischen Bands, die nie über einen gewissen Kultstandard hinausgekommen sind. Dabei haben sie mit Sänger Paul Buchanan einen unglaublich talentierten Musiker an Bord und mit ihren elektronisch-akustischen Arrangements auch einen sehr eigenen Sound geschaffen. Ihr erstes Album A Walk Across the Rooftops ist immer noch eine Art Meilenstein in Sachen spannender Popmusik. The Blue Nile gibt's bis heute und sie geben gelegentlich Konzerte, allerdings ganz, ganz selten in Deutschland. Hören wir ihren Song Tinseltown is in the Rain. I've seen it all before. Es gab zur Zeit in der Neudeutschen Welle auch immer wieder Künstler, die damals schon Mitte der 80er direkt wieder in der Versenkung verschwanden. Hört man sich heute Musik vom Münchner Musiker Armie Marie an, dann fragt man sich eigentlich, warum? Das ist doch brillant gewesen. Und so zählt sein Album Verrückt nach Glück immer noch zu den gesuchtesten Schätzen einer lang vergangenen Zeit. Hören wir daraus den Titelstück Armie Marie mit Verrückt nach Glück. Yeah. Mit dieser Band kann man selbst englische Plattensammler noch verblüffen, denn ihre schräge Rock- und Jazzmusik ist bis heute einzigartig und ziemlich unbekannt geblieben. Wir hörten The Camberwell Now, eine Band aus London, die um Schlagzeuger Charles Haywood entstand, nachdem sich seine Band The Seed auflöste. Mit The Ghost Trade kam 1986 ein Album heraus, das heutigen Experimental-Bands wie The Mars Volta oder Mercury Rev sicher als Inspiration gedient hätte oder hat. The Camberwell Now sind leider immer ein Geheimtipp geblieben. Wir hörten den Song Working Nights von der Compilation All's Well. Mitte der 80er war die große Zeit der schwedischen Rockband The Leather Nun. Es gab eine schräge Coverversion des ABBA-Hits Gimme Gimme und diverse eigene Songs, alle angeführt von der markanten Stimme des Sängers Jonas Almqvist, die auch so klingen kann wie die von Iggy Pop, aber doch seine ganz eigenen Qualitäten hat. Erinnern wir uns an eine der besten schwedischen Rockbands. Hier sind The Leather Nun mit I Can Smell Your Thoughts. Let's Ihr Label war hipper als einige Bands, die dort unter Vertrag waren. Gemeint ist das Factory Label aus Manchester, New Order, Joy Division, Happy Mondays. Das waren die großen Namen des Labels. Aber auch Gruppen wie A Certain Ratio, auch eine der vergessenen Bands der frühen 80er, die vor allem in ihrer Frühzeit eine spannende Kombination aus Funk und New Wave gespielt haben, bevor sie dann immer mehr zur reinen Funkband wurden. Herausragend war ihr Album Sextet, eine krude Mischung aus New Wave und Jazz, brillant gespielt und ziemlich experimentell. Hören wir daraus auf Vinyl den Track Lucinda. Die englischen Cleaners von Venus haben als Spaßprojekt im Wohnzimmer begonnen und mit einfachstem Equipment ihr erstes Album Under Wartime Conditions eingespielt. Das erschien Mitte der 80er und hatte eine Menge Songperlen an Bord, sodass auch in Deutschland eine Fanbase entstand. Später dann wurde daraus eine richtige Band und Kopf Martin Newell, heute eher als Autor bekannt, hat sich schnell von der Vorstellung verabschiedet, Popstar werden zu wollen und blieb auf Tournee lieber zu Hause und ließ sich von anderen Musikern vertreten. Das war dann auch schnell das Ende der Cleaners von Venus, aber besonders ihre frühen Stücke sind es wert, mal wieder aus der Vergessenheit geholt zu werden. Hören wir Johnny, The Moon Dog is Dead. Mechanic. mechanic. I am a mechanic. I am a mechanic. I am mechanic, mechanic, mechanic. The group that doesn't move to the sound. the Indians, the long turn on the funny man, the big man restless. And what can he say? If the sun's all gone and the wolf had been, then we scratch around and ask them for a scheme. You could say. No flags in here, no cause to wave, because the slow, slow scratch in the final cave. You could say. Längst in Vergessenheit geraten, Kissing the Pink aus England und Schottland hatten Anfang der 80er mit Big Man Restless einen kleinen Hit zu finden auf ihrem klasse Album Naked. Ein früher Versuch, Dance- und Popmusik zu verbinden und immer noch wesentlich inspirierter als vieles, was dann später in dieser Richtung erschien. Wer erinnert sich noch an den Film 23? Ein brillanter August Diehl spielt einen durchgeknallten Hacker. Was den Film auch so spannend machte, war der tolle Soundtrack mit Deep Purple, Volker Kriegel und der schrägen 80er Underground-Band 39 Clocks aus Hannover, die dort wieder ausgegraben werden. Und hört man sich die 39 Clocks heute an, so klingen sie irgendwie schon wieder zeitgemäß. Hören wir sie vom 23 Soundtrack mit DNS. The amazing monkey gods, they are all my friends. I'm the best of all genetic champs. Got that monkey body that makes sense. Absent in my mind, absent in my brain. I see Nixon in a bomber plane, drinking Cuba Libre. Dawn was black, now it is white. My hair shines softly through the night. X-ray visions make my eyes go blind. Make me see me, feel me style. I'm the best of all genetic champs. Got that monkey body that makes sense. Thank you. Beat, später auch The English Beat genannt, weil es in den USA auch eine Gruppe mit dem gleichen Namen gab, gehören auch irgendwie zu den vergessenen Bands. Sie mischten Ska mit Rock und hatten einige kleine Hits in den 80ern. Später gingen aus dieser Band Gruppen wie General Public oder Fine Young Cannibals hervor, doch The Beat blieben immer recht einzigartig. Hören wir den Song Too Nice to Talk To. Das war es schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um vergessene Bands der 80er ging. Und ich habe in der heutigen Sendung nur die Oberfläche gestreift. Es gibt unzählige weitere Bands, die mal wieder eine Erwähnung verdient hätten. Hören wir bis zum Schluss ebenfalls aus den 80ern die australischen Flash and Pan mit Down Among the Dead Men. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss. 300